Login-Lays und ihren eingefassten Griffbrett rüber. No, no. Wobei die blonde Natural-Version mit dreiteiligem Sumpfesche-Body und hellem Fretboard wohl im präferierten Modell des Namengebers am nächsten kommt. Thank you. Yeah.